30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Tina Gasla, Bas, Tina Gasla, Bas, Peter Gangan, Bab, Peter Maliam, Tina Gasla, Bas, Tina Gasla, Peter Gangan, Peter Gasla, Bas, Tina Gasla, Engel, die Bas, Tina Gasla, Tina Gasla, Peter Gangan, Peter Gangan, Bas, Tina Gangan, Tina Gasla. Make me water, make me sweat, make me Retro. Ihr sitzt in euren Zimmern und ihr wartet auf das Glück. Und ihr habt schon 20.000 Zigaretten ausgedrückt. Ihr redet nur von den Projekten und von eurem neuen Stück. Manchmal frage ich mich, bin ich oder ihr verrückt? Ich will nicht schlecht über euch reden, sind ja doch nur primitiv. Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunstkritik. Es gibt eine Herzlichkeit jenseits von Jonglieren. Das ist doch wirklich gar nicht allzu schwierig zu kapieren. Ihr werdet 100.000 Mal Kaffee trinken gehen und werdet 100.000 Mal wieder nichts verstehen. Ich will nicht schlecht über euch reden, ist ja doch nur primitiv. Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunstkritik. Es ist ja doch nur primitiv. Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zu tief. Marabu. Marabu. Weil ich das Heimweh nicht mehr aushalt, in den Zug, um dich zu sehen. Freilichtbühne Recklinghausen, wo die öden Winde wehen. Motel One, die Schlaftablette. Melatonin, Melatonin. Mit dem Taxi um die Wette. Abfahrt schon um 6.10 Uhr. Den ganzen Abend hat's geregnet, aber man muss dankbar sein, wenn man den Leuten noch begegnet, nicht nur als Klick auf Spotify. Golden Years, Golden Years, Golden Years. Golden years, golden years, golden years. Die Sonne steigt über die Gleise und zwei, drei Krähen fliegen stumm. In einer steilen Einflugschneise um den Beton herum. Die Menschen in der zweiten Klasse erscheinen jetzt in goldenem Licht. Der Dampf aus meiner Kaffeetasse steigt mir ins Gesicht. Golden years, golden years, golden years, golden years, golden years, golden years. Golden years. Stelle steig ich kurz aus und schau zu. Dann wieder in die Zelle über Göttingen zum Glück. Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden Years. Radio Marabu, Radio Marabu, Radio Marabu, Radio Marabu, Radio Marabu. Rock auf Radio Marabu, Rebecca Rain und Mick Evans. Wir hatten zweimal Tokotronic gehört, zweimal Tyra, wir hatten Tina Shea, wir hatten Redbox, Albert Hammond und jetzt weiter mit dem Meteorologen Matthias Hornsteiner. If I had my way. Und da haben wir uns zusammengefunden zum Teil 3. Matthias Hornsteiner, der Meteorologe, hallo. Hallo und zurück. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Kampfbegriffe reingehen und da beginne ich mal mit Klima und menschengemachter Klimawandel. Ich darf dich bitten. Ja, aber diese Kampfbegriffe dominieren ja heutzutage die Medienlandschaft. Der Klimawandel, der Klimaschutz, die Klimakrise. Gut, man kann die Liste ja fast nach Belieben fortsetzen. Aber bereits an der Stelle kann man natürlich mal die Leute konfrontieren. Was genau ist ein Klimawandel? Was genau ist denn ein Klimaschutz? Was ist denn eine Klimakrise? Wir hören überall, wir müssen das Klima schützen. Gut angenommen, wir können da irgendetwas schützen. Und wir müssen den Kampf führen gegen die Klimaerwärmung. Da will ich jetzt etwas einwerfen. Das hört man bei diesen Diskussionen nämlich überhaupt nie. Darum halte ich das erstmal für wichtig. Da kann man den Leuten auch mal schön vor Augen führen, wie widersprüchlich diese ganzen Diskussionen sind. Gerade in den Medien. Wir müssen einerseits etwas gegen die Klimaerwärmung tun. Auf der anderen Seite ist gerade in den Massenmedien das Geschrei riesengroß, wenn das Wetter mal die Unverschämtheit besitzen sollte, mitten im Winter Schneefall und Frost zu produzieren. Ne? Also nach den Medien muss es immer sonnig und warm sein, kalt darf es überhaupt nicht sein und sowas wie Schneefall im Winter fürchterlich. Man ist sofort bei der Hand mit den Begriffen wie Schneechaos und Winter wird eigentlich nur noch definiert über die Anzahl der Verkehrsunfälle. Überall ist es glatt und es ist katastrophal. Also Schnee und Kälte ist etwas ganz Schlimmes und ja, wann wird es denn endlich mal wieder warm, wann wird es denn endlich mal wieder Sommer? Das liest man in den Medien, ne? Es muss immer warm sein, aber wir müssen etwas gegen die Klimaerwärmung tun. Und ich finde es gleichermaßen faszinierend wie fast schon unglaubwürdig, wie man sich dermaßen leicht in Widersprüche verwickeln kann. Was ist nun wirklich gewünscht? So, das ist mal das eine und das andere. Man wirft damit Begriffen um sich, ohne eigentlich zu wissen, was bedeuten denn die Begriffe überhaupt? Wir können ja wirklich bei Adam und Eva anfangen und einmal fragen, was verstehen wir denn überhaupt unter dem Begriff Klima? Na ja, da können wir sagen, das ist ja nun nichts leichter als das. Kann man doch in Wikipedia nachgucken. Und da steht es ausführlich drin. Klima, ja, das ist so etwas wie gemitteltes Wetter über 30 Jahre hinweg. Damit sind die Theoretiker überhaupt nicht einverstanden, denn Klima ist wahrscheinlich viel mehr als nur ein gemitteltes Wetter. Es gibt vermutlich auch eine eigenständige Klimaphysik, das wissen wir bis heute aber nicht. Wir vermuten das, diese Frage kam jetzt nicht von mir, sondern die wurde schon aufgestellt Mitte der 70er Jahre. Gibt es eine eigenständige Klimaphysik? Und das sind Überlegungen, über die macht sich heutzutage kein Meteorologe mehr Gedanken. Also wenn ich einen Meteorologen konfrontiere mit der Frage, gibt es eine eigene Klimaphysik, da wird er mich mit großen Augen anschauen. Also viele Begriffe, die so scheinbar sonnenklar sind, sind es nämlich in Wirklichkeit überhaupt nicht. Und zum anderen dann diese Mitteilung über 30 Jahre, muss ich auch fragen, warum denn 30 Jahre? Wenn wir mal die Erdgeschichte betrachten, da sind 30 Jahre natürlich extrem kurz. Das besagt eigentlich überhaupt nichts aus. Wenn wir jetzt mal Klima als mittlere Witterung betrachten wollen, da sind 30 Jahre zu wenig. Und dessen war man sich früher auch bewusst. Man hat Anfang des 20. Jahrhunderts sich darauf geeinigt, die Mitteilung über 30 Jahre zu bestimmen. Und warum? Damals gab es relativ wenige Beobachtungsstationen, die auf eine lange Messreihe zurückblicken konnten. Wenige Ausnahmen waren etwa der Hohenpeißenberg in Bayern, den radioaffinen Leuten sicherlich auch als Senderstandort bekannt. Und dort gibt es eine Klimamessreihe seit 1781. Ähnlich lange Reihen kennen wir auch in Österreich, um Kremsmünster. Aber im Großen und Ganzen waren die zur Verfügung stehenden Daten damals recht begrenzt. Um aber möglichst viele Stationen vergleichen zu können, hat man sich auf den Kompromiss geeinigt, 30 Jahre. Und diesen Kompromiss hat man beibehalten, aber es ist überhaupt nicht mehr notwendig, weil inzwischen sind wir im 21. Jahrhundert angekommen und wir können auf viele Zeitreihen zurückblicken über, ja, über 100 Jahre. Natürlich hat sich im Verlauf eines Jahrhunderts dann viel vor Ort geändert, ne? Also die Städte sind größer geworden und so manche Freilandstationen befinden sich innerhalb einer Stadt oder die Stationen sind woanders hin verlegt worden. Aber all diese Veränderungen, die kann man durchaus berücksichtigen, indem man mal vorübergehend Vergleichsmessungen macht. Man nennt es auch die Homogenisierung der Zeitreihen. Sowas kann man durchaus berücksichtigen, wird aber oftmals nicht gemacht. Jedenfalls will ich damit sagen, also auch diese 30 Jahre, das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, auch wenn es in Wikipedia so rüberkommt. Und bei Klimaschutz, was ist Klimaschutz? Vor was kann man ein Klima schützen? Ich kann Tiere schützen vor der Bejagung, ich kann Tiere schützen vorm Aussterben, Pflanzen natürlich auch. Aber was will ich denn beim Klima schützen? Klima ist ja, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, wie nun gemitteltes Wetter. Ich kann überhaupt nicht schützen. Der Begriff ist einfach nur ein ideologischer Kampfbegriff. Ohne Bedeutung. Wie ordnest du denn solche Ereignisse ein wie Jahrhunderthochwasser? Also die Zunahme, nimmt da was zu? Wir haben Untersuchungen durchgeführt, im gesamten Alpenraum zumindest. Und zwar hinsichtlich der Frage, hat die Klimavariabilität jetzt zugenommen? Haben extreme Ereignisse zugenommen? Wie wir das hier überall hören? Wir haben uns da indirekter Daten bedient, zum Beispiel aus dem Bereich der Dendrochronologie. Da geht es also auch um Baumringe. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten wie Sedimente. Jetzt ist es nicht gerade im Alpenraum. Diese indirekten Daten nennen wir auch die Proxy-Daten. Und als Ergebnis kann ich zusammenfassen, etwas ganz Überraschendes. In den letzten Jahrhunderten, in den letzten 3, 4, 5, 600 Jahren, hat die Klimavariabilität abgenommen. Und es ist keineswegs der Fall, dass wir immer mehr Extreme haben. Es wird natürlich häufiger darüber berichtet, viele extreme Ereignisse blieben früher in der Öffentlichkeit unbemerkt, weil es eben halt nicht diese Medienlandschaft gab, die über jeden Starkregen oder über jeden starken Schneefall oder über jeden Hurrikan berichtet hat. Inzwischen ist es ja in aller Munde, überall wo ein Hurrikan ist oder ein starker Hagelschauer, wird das breitgetreten und damit wird suggeriert, boah, das passiert immer häufiger haben wir Überschwemmungen, immer häufiger Hitzewellen und Dürreperioden. Man muss dazu sagen, viele Hochwasserkatastrophen, wie etwa im Ahrtal, sind tatsächlich menschengemacht. Diese Katastrophen haben aber überhaupt nichts mit einem, wie auch immer gearteten Klimawandel zu tun, sondern in erster Linie mit der Bodenversiegelung und auch mit der Begradigung von Flüssen. Früher, als die Flüsse ihren natürlichen Lauf hatten, gab es Ausweichgebiete, wo bei hohem Wasserstand das Wasser rausfließen konnte. Das hat ja dann auch natürlich die Bildung von Auwäldern begünstigt. Ne, die Flüsse, die hatten also ihre Kurven, die mäandrierten und da hat man natürlich auch den Vorteil, dass sich das Wasser auf große Flächen verteilen konnte. Nichtsdestotrotz gab es auch früher schon ganz schwere Hochwasserkatastrophen, ganz massiv, trotz der natürlichen Flussverläufe. Diese sind gerade in Mitteleuropa leider fast vollständig verschwunden. Die Flüsse wurden begradigt. Teilweise fließen sie durch regelrechte Betonrinnen hindurch. Wir haben großflächige Bodenversiegelungen, Ausbreitung von Städten. Und da passiert es natürlich schon, dass bei Starkregenereignissen plötzlich eine regelrechte Sturzflut hereinbricht über Orte. Und dann sind einmal die Straßen weg und die Autos auch. So stark kann ein Regen eigentlich gar nicht sein, dass plötzlich so eine Sturzflut sich ereignet. Also das ist tatsächlich menschengemacht, aber da muss man eben auch so ehrlich sein und die realen Gründe benennen. Anstelle ist das alles auf CO2 zu schieben, ist völliger Unsinn. Auf CO2 kommen wir im vierten Teil noch. Eine Sache, die ich jetzt noch ansprechen möchte, die hast du im Vorgespräch eingeführt, sind Gletscher bzw. Eisbedeckungen. Du hast eingeführt Polregionen. Gletscher in den Alpen füge ich jetzt mal dazu. Dazu ganz kurz. Ja, da haben wir sehr unterschiedliche Entwicklungen auf unserem Planeten. Nennen wir ein weiteres Beispiel, die Gletscher in den skandinavischen Bergen. Berge sind nicht so hoch dort, Maximum 2.500 Meter. Aber in den nördlichen Breiten hat man da durchaus etliche Gletscher. Und ich war ja auch selbst natürlich vor Ort, da auch Meteorologen. Die Situation in Skandinavien, die ist auch zweigeteilt. Die nordseitigen Gletscher wachsen überwiegend an und die südseitigen Gletscher werden tendenziell kleiner. In den Alpen ist das Bild relativ einheitlich. Nahezu alle Gletscher werden kleiner, hat aber auch einen ganz einfachen Grund. In den letzten Jahrzehnten haben bei uns die Wetterlagen mit Warmluftzufuhr aus dem Südsektor massiv zugenommen. Und sie halten auch ziemlich lange an. Also wir haben ja fast nur noch Süd-Südwestlagen. Und damit einhergehend natürlich auch reduzierten Niederschlag und vermehrte Sonneneinstrahlung. Das alles zusammen ist natürlich Gift für einen Gletscher. Es fällt weniger Niederschlag, weniger Schnee, auch im Sommer. Da wäre es ja besonders wichtig. Wir haben höhere Temperaturen durch vermehrte Sonneneinstrahlung. Und natürlich die Luft, die aus dem Süden kommt, aus der Mittelmeerregion, ist natürlich von Natur aus wärmer. Und wie anders sollte jetzt ein Gletscher reagieren als mit einer negativen Massenbilanz? Es geht gar nicht anders. Dann kommt erschwerend hinzu, dass das Mittelmeer in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch wärmer wurde. Das muss man zugeben. Und jetzt kommen wir mal zu den Poleiskappen. Sowohl auf Grönland als auch in der Antarktis nimmt die Eisbedeckung seit Jahren laufend zu. Wir haben da keine Abnahme der Poleiskappen. Gut, die Arktis besteht nicht aus Grönland alleine. In anderen Regionen ist das Eis am Rand schon etwas zurückgewichen, das muss man zugeben. Aber gerade auf Grönland, das ja doch eine riesige Insel darstellt, hat die Eisbedeckung insgesamt zugenommen. Und das kann man auch für die Antarktis sagen. Es gibt zwar eine Region, das ist das Larsen-Schelfeis, das in den letzten Jahren arg gelitten hat. Allerdings ist es bedingt, vermute ich, durch eine Zunahme der dortigen Föhnaktivität. Also der Wind. Eine Frage noch in dieser dritten Runde. Es gibt eine Verschwörungstheorie, Erderwärmung hätte etwas mit der Sonnenaktivität zu tun. Die kannst du relativ leicht auch in Frage stellen. Oh, ganz so leicht ist das gar nicht, in Frage zu stellen. Denn wir wissen ja schon aus indirekten Daten, dass es bei uns immer dann relativ kalt war, wenn die Sonne relativ ruhig war, ruhig hinsichtlich der Sonnenfleckenaktivität. Da kennen wir ja verschiedene Zyklen. Der bekannteste Zyklus ist der 11-Jahres-Zyklus, der eigentlich ein 22-jähriger Zyklus ist. Gibt aber auch übergeordnete Zyklen. Und wir haben immer wieder mal Epochen, auch in den letzten Jahrhunderten gehabt, in denen die Sonnenfleckenaktivität zum Erliegen kam. Und diese Epochen fielen zusammen mit Epochen relativ kalter Witterung. Da nenne ich jetzt die sogenannte kleine Eiszeit, die zu Ende des Mittelalters einsetzte und bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts anhielt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, diese Sonnenaktivität hat einen Einfluss auf das Klima. Und da sage ich, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so ist. Und die Gegenseite der Klimawandel-Ideologen versteift sich auf diese Sonnenaktivität. Da muss man jetzt aber wirklich vorsichtig sein, denn die Schwankungen in der Strahlungsintensität beschränken sich im Wesentlichen auf den Röntgenstrahlenbereich und auf das ferne Ultraviolett. Im nahen Ultraviolett, im sichtbaren Bereich und erst recht im Infrarotbereich, da gibt es kaum Schwankungen, egal ob wir so viele Sonnenflecken haben oder gar keine, spielt da eigentlich keine Rolle. Das beschränkt sich im Wesentlichen auf Röntgenbereich und fernes Ultraviolett. Aber genau dieser kurzwellige Anteil im Strahlungsspektrum wird ja in der hohen Erdatmosphäre komplett absorbiert. Genau deshalb haben wir eine Ionosphäre und deshalb ist auch die Radiowellenausbreitung über viele tausende Kilometer über die Kurzwelle möglich. Ne, das haben wir eben diesen kurzwelligen Strahlungsanteilen der Sonne zu verdanken. Sehr schön. Und so sind wir wieder bei der Kurzwelle gelandet und spielen jetzt zwei Mädchen, die ganz bestimmt nicht absorbiert werden können. Sie sind gewaltig. Es sind die Weather Girls. It's Raining Men. Time. Half past 10. For the first time. Matthias Hornsteiner zum vierten, ich sage ein viertes Mal Hallo. Ja, ebenfalls ein viertes Mal Hallo. Wir wollen jetzt noch ein paar Kampfbegriffe durchnehmen im Bereich der Meteorologie. Zunächst CO2. Ja, CO2 ist wirklich in aller Munde. Man könnte den Eindruck gewinnen, CO2 ist die Wurzel allen Übels auf unserem Planeten. Und nicht wenige Meteorologen blasen ins selbe Horn. Das muss man auch einmal hier an der Stelle betonen. Das geht also nicht nur von Laien aus, sondern durchaus von Meteorologen. CO2 ist verantwortlich für den sogenannten Klimawandel. Und deshalb gilt es, das CO2 zu reduzieren mit sogenannten Klimaschutzmaßnahmen. Nun, wie schaut's denn aus mit unserem Wissensstand zum Kohlendioxid? Ist das ist wirklich ein Problem für das Klima? Und da muss ich sagen, tja, wenn wir jetzt die Situation hätten, entweder überhaupt kein CO2 in der Atmosphäre oder nur 40 ppm, also ppm ist Abkürzung für Parts per Million, ein Teilchen pro eine Million Luftmoleküle, dann würde ich sagen, okay, den Einfluss könnten wir wahrscheinlich zumindest mal messtechnisch erfassen. Aber dieses Kohlendioxid, das zweifelsfrei eine gewisse Infrarotaktivität hat, ist in der gesamten Erdgeschichte, und da reden wir, wenn wir uns jetzt nicht komplett täuschen, von 4,5 Milliarden Jahren. In dieser gesamten Zeit ist das Kohlendioxid niemals als Klimadrücker in Erscheinung getreten. Wir hatten Epochen, also es ist nicht mit 400 ppm so wie jetzt, sondern auch mit 600, 800, auch über 1000. Aber natürlich auch Zeitalter mit unter 200 ppm. Und wir haben inzwischen die Möglichkeit, Zeitreihen zu erstellen, einmal für die Temperaturen auf der Erde und zum anderen auch hinsichtlich der CO2-Volumenkonzentration in der Erdatmosphäre. Und wenn wir diese beiden Kurven mal ehrlich übereinander legen, dann sehen wir zwei Dinge. Entweder die Kurven sind überhaupt nicht korreliert und gehen völlig durcheinander, oder aber es setzt die zunächst einmal eine Klimaerwärmung ein und im Abstand von, ich sage mal typischerweise einigen Jahrhunderten, setzt die ein Anstieg der CO2-Konzentration ein. Und das kann man aber relativ zwanglos erklären. Also angenommen, andere Faktoren machen die Korrelation nicht zunichte. Und wir vergleichen jetzt nur mal Temperatur und CO2. Da kann ich immer ein nettes Beispiel aus der Praxis bringen. Die warme Flasche Bier und die kalte Flasche Bier. Wenn ich warmes Bier trinke, ist es irgendwie fad, mag man nicht. Kalte Flasche Bier oder auch die kalte Flasche Limonade, die ist viel prickelnder. Warum? Weil das kalte Wasser kann mehr Kohlendioxid aufnehmen. Und wenn, das kann man natürlich jetzt genauso übertragen auf die Weltmeere. Sind die Ozeane kälter, können sie mehr CO2 aufnehmen. Aber steigt die Wassertemperatur an, ist es mit der Aufnahmefähigkeit schlechter bestellt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass in einem wärmeren Klima mit einer gewissen Verzögerung die CO2-Konzentration zunimmt, weil das eben die Senke für CO2 sind natürlich die Ozeane und diese Senken funktionieren da nicht mehr so gut. Der Druck spielt auch eine Rolle. Solange ich die Bierflasche unter Druck halte, bleibt das CO2 gelöst. Wenn ich die Flasche schnell öffne, dann macht es plopp, ne, und das CO2 entweicht. Und wie gesagt, es ist das CO2 und nicht die Kohlensäure. CO2 kann zwar zu Kohlensäure gelöst werden, also H2CO3, aber das ist nur ganz, ganz wenig, das ist vielleicht 0,4%. Die restlichen 99,6% ist dann eben das CO2. Wir wollen jetzt noch zu den Themen kommen, was Umwelt auch zerstören kann, wenn man sich im Klimawandel engagiert. Zuvor aber erstmal, mit Sicherheit nicht gut für die Umwelt sind Kriege. Wie ist der Einfluss von Kriegen auf Wetter, Klima, Umwelt? Naja, wir haben natürlich jetzt schon die Gefahr, dass diese Klimadiskussion zu internationalen Konflikten führen können, weil viele Länder, zum Beispiel kleine Inselstaaten, werfen ja den Industrienationen vor, mit ihrem Verhalten das Klima in Anführungszeichen zu schädigen, Als Folge daran steigt global der Meeresspiegel an und so manche Inselstaaten laufen Gefahr, im Wasser zu verschwinden. Ne? Diese Vorwürfe hört man öfters. Dann wird natürlich auch kolportiert, dass manche Großregionen künftig nicht mehr bewohnbar sein werden, weil die Desertifikation einsetzt, also die Wüsten breiten sich aus. Und manche Regionen, die noch jetzt bewohnbar sind, werden künftig nicht mehr bewohnbar sein. Aber eben nicht nur wegen der Wüstenausbreitung, sondern auch wegen den zunehmend höheren Temperaturen, die dann in niedrigen geografischen Breiten dann zunehmend unerträglich werden. Das kann unter Umständen zu Völkerwanderungen führen, wie wir es ja zu Beginn des Mittelalters ja auch schon hatten, wenngleich aus anderen Gründen. Und so etwas schürt eben Konflikte, die wir ja jetzt schon spüren. Aber diese Konflikte, die können sich über kurz oder lang auch tatsächlich zu Kriegen ausweiten. Mit anderen Worten, diese Klimawandel-Ideologie ist jetzt nicht nur lästig aus Sicht der Wissenschaft, sondern sie kann für uns alle gefährlich werden. Teuer wird sie sowieso, aber sie kann auch wirklich gefährlich werden, weil da Konflikte geschürt werden, für die es aber in Wirklichkeit überhaupt keine Grundlage gibt. Da denke ich gerade an westliche Werte. Kommen wir aber mal zu einzelnen Aspekten. Windräder. Windräder, ja, werden als großer Heilsbringer verkauft, sind sie in Wirklichkeit überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, es gilt als verpönt, erneuerbare Energien zu kritisieren. Und gerade deshalb tue ich das jetzt hier in unserer Sendung. Jetzt mal abgesehen davon, dass viele Windräder ja das Landschaftsbild völlig zerstören. Okay, das ist mein ästhetisches Problem, aber mal abgesehen davon, handeln wir uns gewaltige Probleme mit Windrädern ein. Es fängt schon mal damit an, dass wir riesige Fundamente errichten müssen, Betonfundamente, die typischerweise 4 bis 5 Meter ins Erdreich reichen. Gibt aber je nach Größe des Windrads aber auch Fundamente, die 20 Meter hinunterreichen. Muss man sich mal vor Augen führen, 20 Meter. Natürlich müssen diese Fundamente eisenbewehrt sein, also es kommt also nicht nur Beton, sondern auch Eisen rein. Und wenn wir da auf dem Gebiet zahlreiche solche Fundamente errichten, stört das natürlich massiv den Bodenwasserhaushalt, beziehungsweise auch Wasserströme im Boden. Das ist mal ein Punkt. Der nächste Punkt betrifft die Ventilatorwirkung der Windräder. Und dieser Ventilatoreffekt führt zu einer Austrocknung der Böden, gerade eben im Lee der Windräder. Und viele Landwirte, die ihre Flächen hergegeben haben für Windräder, die beklagen inzwischen, Gott, die Böden sind inzwischen fürchterlich trocken. Das hat mit den Windrädern zu tun. Den Effekt kannte man vorher so nicht. Als nächstes kommen wir mal zum Problem Abrieb. Einmal an den Rotorblättern selbst. Die werden natürlich auch sind Wind und Wetter ausgesetzt, Staub, machen wir aber auch Hagel. Es gibt einen Abrieb an den Rotorblättern, vor allem aber natürlich auch an der Narbe selbst. Und mit diesem Abrieb werden langlebige Chemikalien freigesetzt, die die umliegenden Böden kontaminieren. Also da haben wir auch ein Problem, diese Chemikalien, die werden über lange Zeit hinweg nicht abgebaut. Darauf weist aber auch so gut wie niemand hin. Es gibt übrigens noch einen skurrilen Nebeneffekt, da komme ich jetzt wieder mehr auf Thema Radio zurück. Selbst für die Radiowellenausbreitung können Windräder von Nachteil sein. Und da nenne ich jetzt mal das Beispiel die Region nördlich von Wien. Da stehen ja tausende von Windrädern. Sieht fürchterlich aus. Aber ein Nebeneffekt dabei ist, dass diese Windräder durch Reflexionen den Radioempfang beeinträchtigen. Der österreichische Rundfunk sah sich daher veranlasst, in einem Ort im Nordosten Österreichs, der nennt sich Poisdorf, einen lokalen Sender zu errichten, weil der Hauptsender auf dem Kahlenberg bei Wien nicht mehr einwandfrei empfangbar war. Früher ging das, war kein Problem, aber man hat tausende von Windrädern errichtet und die zahlreichen sich ständig wechselnden Reflexionen haben dazu geführt, dass die Leute einfach da mit Mehrwegeempfang zu kämpfen hatten. Das Signal wurde durch die Windräder gestört und seit etlichen Jahren gibt es da eben einen kleinen Füllsender. Den sieht man irgendwo. Die Sendeanlage befindet sich nämlich in der Pfarrkirche. Das klingt sehr gut. Da wird praktisch die Propaganda des ORF von den Windrädern gestört. Wie sieht es aus mit Solar? Mit Solar sieht es leider auch nicht besser aus. Ich meine, man muss natürlich auch Fundamente errichten. Zum anderen schirmen diese Solarpanelen das Sonnenlicht vom Erdboden ab. Und ich meine, Wiesen und Felder benötigen natürlich Sonnenlicht und es gelangt eben auf diese Felder nicht mehr hin. Zum anderen muss man auch sagen, diese großflächigen Solarpanelen führen lokal sogar zu einer Klimaerwärmung, weil die natürlich wärmer sind als die umliegenden Grasflächen. Ganz zu schweigen natürlich davon, welche Materialien benötigt werden zur Herstellung von Solarpanelen. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Stichwort Lithium. Das liegt ja im Donbass, unser Lithium. Ja, da komme ich dann jetzt auch auf die E-Mobilität zu sprechen. Genau, da ist es auch drin. Elektroautos wollten wir auch noch ansprechen. Genau, wir schalten zwar die Kernkraftwerke ab, gleichzeitig nimmt der Strombedarf massiv zu durch die Elektromobilität und niemand beantwortet die Frage, wie soll dieser stark zugenommene Bedarf gedeckt werden. Also wir können also die Landschaft vollpflastern mit Windrädern und handeln uns dadurch neue Probleme ein. Letztendlich bedeutet der sogenannte Klimaschutz nichts anderes als eine weitere Umweltzerstörung. Ich meine, ich stelle mir auch die Frage bei den Windrädern, wie sieht das dann mal irgendwann aus mit der Entsorgung? Das ist ein ganz großes Problem. Die Lebensdauer der Windräder ist relativ begrenzt. Man kann sie auch nicht vernünftig entsorgen. Eigentlich müssten die Betreiber ja auch nach der Beendigung des Betriebs die Betonfundamente entfernen. Macht aber eigentlich niemand, weil das wäre mit einer gewaltigen Arbeit verbunden. Entsprechend kostenintensiv wäre diese Beseitigung. Man stelle sich vor, ein Betonfundament mit der Tiefe 20 Meter restlos zu beseitigen. Das macht überhaupt niemand. Dann hätte ich jetzt mal zum Schluss die Frage, vielleicht auch mit Optimismus gestellt, was hieltest du denn für die gesamte Themenpalette für die vernünftigste Lösung? Ja, wir müssen als erstes mal Denkverbote aufheben. Ein Denkverbot betrifft ja die Kernenergie, die ja so als böse gilt, spätestens seit Fukushima, davor vielleicht schon auch nach dem Unfall in Tschernobyl. Wir müssen mal dieses Denkverbot aufheben. Kernenergie kann natürlich hochgefährlich sein, wir kennen ja die Beispiele. Es gibt aber längst Technologien, die diese Risiken nicht nur minimieren, sondern komplett ausschalten. Es gibt Techniken, die auch das Problem radioaktiver Müllentsorgung weitgehend lösen. Aber all diese Dinge werden unter den Tisch gekehrt. Man will nichts wissen über die Kernenergie. Aber es gibt im Augenblick keine vernünftigen Alternativen. Natürlich kennen wir das Prinzip der Kernfusion. Aber niemand kann sagen, wann können wir Kernfusionskraftwerke für die kommerzielle Energienutzung einsetzen. Natürlich ist die Kernfusion nichts Neues. Die kennen wir seit Anfang der 50er Jahre mit dem Bau der Wasserstoffbombe. Aber es ist wahnsinnig schwierig, Kraftwerke zu betreiben, weil für die Bereitstellung der Kernfusion braucht es sehr hohe Temperaturen. Da reden wir mal von jenseits der 100 Millionen Grad. Und die können wir jetzt nicht so ohne weiteres erzeugen. Ist natürlich technisch möglich. Aber da muss man halt viel Energie reinstecken. Also auf absehbare Zeit ist die Kernfusion kein Thema. Welche Alternativen haben wir? Die sogenannten erneuerbaren Energien sind nach meiner Auffassung keine Alternativen, weil wir forcieren damit nur noch mehr Umweltzerstörung. Meiner Meinung nach fehlt bis heute ein Umweltbewusstsein. Ne, wir sprechen zwar immer von Klimaschutz oder auch von Umweltschutz, aber wir erkaufen uns diesen Klimaschutz mit immer neuen Umweltschweinereien und gleichzeitig haben wir eine fortschreitende Bodenversiegelung. Ne? Die Städte breiten sich aus, es wird alles zu betoniert und zu asphaltiert. Damit einhergehend natürlich eine Reduzierung der Biotope. Die Artenvielfalt in Fauna und Flora leidet massiv darunter. Wir haben Umweltprobleme ohne Ende. aber wir kümmern uns nicht wirklich darum. Vielleicht ein völlig falscher Ansatz. Matthias Hornsteiner bei uns im Gespräch und zur Kernenergie sage ich dann, es wäre vielleicht auch ganz klug, wenn unsere Waffen nicht benutzt werden würden, um Kernkraftwerke wie Kursk oder auch in Saporosche zu beschießen. Ich denke, da schließt du dich an und wir spielen jetzt noch Rudi Carrell. Was für ein Lied hast du ausgewählt? Ich denke, das passt ganz gut für unseren heutigen Themenkomplex. Wann wird's mal endlich wieder richtig Sommer? Ich selbst bin nicht scharf auf den Sommer, aber ich denke, es passt trotzdem gut rein. Ich unter uns auch nicht. Freue mich jetzt erstmal auf den Winter. Rudi Carrell! Wir brauchten früher keine große Reise. Wir wurden braun auf Borkum und auf Sylt. Doch heute sind die Braunen nur noch weise. Denn hier wird man ja doch nur tief gekühlt. Ja, früher gab's noch hitzefrei, das Freibad war schon auf im Mai. Ich saß bis in die Nacht vor unserem Haus. Da hatten wir noch Sonnenbrand und Riesenquallen an dem Strand und Eis. Und jeder Schutzmann zog die Jacke aus. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Und was wir da für Hitzewellen hatten. Pulloverfabrikanten gingen ein. Da gab es bis zu 40 Grad im Schatten. Wir mussten mit dem Wasser sparsam sein. Die Sonne knallte ins Gesicht, da brauchte man die Sauna nicht. Ein Schaf war damals froh, wenn man es schor. Es war hier wie in Afrika, wer durfte, machte FKK. Doch heute summen alle Mücken laut im Chor. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Der Winter war der Reinfall des Jahrhunderts. Nur über 1000 Meter gab es Schnee. Mein Milchmann sagt, dies Klima hier, wen wundert's? Denn schuld daran ist nur die SPD. Ich find, das geht ein bisschen weit, doch bald ist wieder Urlaubszeit. Und wer von uns denkt da nicht dauernd dran? Trotz allem glaub ich unbeirrt, dass unser Wetter besser wird. Nur wann? Und diese Frage geht uns alle an. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie es früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr.